Was hast du gegen unseren guten alten Namen? Frag irgendein Reutebeuler nur Friseursalon Naruto und er sagt dir auf Anhieb. Hab ich recht, Frau Arnold? Ah, unbedingt. Bitte waschen und legen. Kopf nach hinten, bitte. Friseursalon Naruto. Das ist eine Institution. Das kann man doch nicht einfach ändern. Doch, Chabu, kann man. Und ich sage dir noch was. Entweder wir werfen 5 Jahre nach der Wende die ganze Plaste und E-Laste, den Frisierstuhl, auf dem schon Willi Stoff gesessen ist, und die Handtücher aus NVA-Beständen auf den Müll, oder... Gläschen Sekt, Frau Arnold. Oh, Rotkäppchen? Na immer. Also da können Sie sagen, was Sie wollen. Das ist und bleibt nun mal der Beste. Ganz abgesehen von Nordhäuser, Bautzner Senf, Radeberger Bier und Halberstädter Würstchen. War auch nicht alles Mist, was wir hier gehabt haben. Was war das? Entweder wir ändern... Aua, heiß. Ich gehe. Wohin denn? Heiß. Anna! Aua! Kurtis Kunde. Ein Hörspiel von Peter Jacobi. Zug nach Westen. Der nächste Zug nach Westen. Sie meinen in die alten Bundesländer. Um 11 geht einer nach Hamburg. Okay, einmal Hamburg, zweiter Klasse. Ich war gerade. Nee. Das geht mich zwar nicht an, aber kennen Sie da denn jemanden? Wie eine Menschenseele. Telefoniere. Ich verstehe, ein kleines Apartment. 19 Quadratmeter. Oh, ich kann's vergessen. Halt doch mal die Klappe kurz hier. Von Beruf? Coiffeuse. Hairdresser La Fauvice, ja, in der Hamburger Innenstadt. Kennen Sie, ja? Wie? Maklergebühr. Anna, kannst du hier in 10 Minuten mal das Föhn übernehmen? Ich muss mal kurz weg. In Ordnung. Wieso Ablöse? Das ist ja was. Anna! Moment bitte. Ja, Chef? Anlegst du, Chef. Tonio, einfach Tonio. Immer locker bleiben. Um 19 Uhr kommt der Verlobte zum Tönen. Und nicht vergessen, du bist nicht mehr in Karl-Marx-Stadt. Ich weiß, dass hier 100 andere... Nein, ich bin sehr interessiert. Gut, abgemacht. Bis morgen. Das Zehn, das kostet ein scheiß Geld und ist wieder nur ein Loch. Ich kenne mich da aus, verstehst? Ich suche selber seit einem Monat. Sag, wieso tun wir zwei uns eigentlich nicht zusammen und suchen was Gescheites? Kurti! Schieb schon ab. Na, wieso nicht? Bin ich dir zu alt? Gut, ich gebe zu, ich bin 39, aber ein guter Typ muss 39 sein, mindestens. Kurti, Kundschaft! Und da schau her, der spendable Mittelscheitel von letzter Woche, der ist auch noch da. Nur sowas. Chissà cosa farà, poi c'è qualcuno che trova una moto, si può andare in città. Und ich drehe mich zu ihm um und sage, you know what that was? That was my handkerchief. Was der Handkerchief? Scheiß mir an. Fantastisch, ja. Muss ich mir merken. Ja, dauert das noch lange? Nein. Nur noch diese wilde kleine Strähne da. Wissen Sie, dass Sie sehr kräftiges Haar haben? Sind Sie so nett, Fräulein? Bestellen Sie mir ein Taxi? Aber gerne. Ich finde es toll, dass Sie überhaupt noch da sind. Wieso? Wie kommen Sie darauf? Ich hätte gern letzte Woche haben Sie gesagt, Sie würden nur ein paar Tage bleiben. Ach, ja, so kann man sich irren. Ich habe mir hier letzte Woche eine fantastische Wohnung gemietet. Aber? Ja, 300 Quadratmeter, 50 allein die Terrasse. Schon komplett möbliert, aber vom Feinsten. Ja, wie? Eine Wohnung, einfach so? Ja, Sie sind der Erste, dem ich davon erzähle. Oh, das freut mich. Als ich rein will, wusste ich, das ist es. Hoch über den Dächern der Altstadt, sonnig, ruhig. Den Schlüssel, sage ich der Maklerin, den kriegen Sie nicht wieder. So, hinten rechts so, von der Länge? Ausgezeichnet. Gut, das macht dann bitte... Oh, bin so frei, danke. Danke vielmals. Alles klar, mein Lieber. Taxi kommt gleich. Ich bedanke mich. Scheiße! Aufpassen! Nein! Um Identität des Unfalltoten. Der ca. 40 Jahre alte Mann, der wie mehrmals berichtet gestern in der Hamburger Innenstadt bei einem Unfall ums Leben kam, hatte nach Polizeiangaben einen gefälschten amerikanischen Pass bei sich. Der bei dem Unfall beteiligte Lastwagen wurde inzwischen von seinem Besitzer in Hamburg-Eppendorf als gestohlen gemeldet. Die Polizei schließt eine gezielte Tötung nicht mehr aus. Die Mordkommission wurde eingeschaltet. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle. Schrecklich. 10 Zentimeter weiter und das hätte mich auch erwischt. Rechts ab. Und der Makler sprach von urbaner Atmosphäre. Das werden wohl die Blöcke da hinten sein. An deiner Stelle hätte ich mir das nochmal überlegen. Kurti, es ist wahnsinnig lieb, dass du dich so bemühst und mich sogar hierher fährst. Und gerade deshalb muss ich dir auf Fairness halber sagen, ich will sagen, ein Mädchen, von meinem Aussehen. Ich muss gucken, dass ich meinen Lebtag lang nicht in irgendwelchen Friseursalons... In schlechten Worten, ohne Moos nichts los, ne? Entschuldigung, es tut mir leid. So, da wären wir. Na, servus. Plattenbauweise. Ganz wie in der alten Heimat. Sei nicht sauer, Kurti. Sauer? Ich? Im Gegenteil. Mir geht's hervorragend. Ich schaue mir nämlich auch eine Wohnung an. 300 Quadratmeter, 50 davon allein die Terrasse. Der Schlüssel. Hat's beim Aufprall in den Rinnstein geschleudert. Und wie willst du die Wohnung dazu finden? Wenn du genau hinschaust, das hängt noch der Anhänger vom Makler dran. Molkostraße 7. Keins. Ja, hier muss es sein. Wenn doch jemand in der Wohnung ist. Dann entschuldigen wir uns, sagen die Maklerin hat uns die falschen Schlüssel in die Hand gedrückt und gehen wieder. Passt. Die Unterhaltungselektronik müssen Leute wie wir ein Jahr lang arbeiten. Ich komme mir vor wie im Fernsehen. Die eleganten Möbel, die Bilder an den Wänden. Beispiele westlich dekadenter Kunst hieß das bei uns. Ja, da schon her. Ich werd verrückt. Toll das. Und Schweizer Franken. 100, 200, 300. Schau mal. Hä? 4, 5. Ein Schweizer Pass. 7, 8. Ey, guck mal, wer hier ist. Ja, der schaut dann nur ein bisschen jünger aus. Thomas Kainz, wohnhaft Lugano. Da sind mindestens 9000 Mark. Du meinst, ich soll das Geld einstecken? Nimm schon. Ich kann doch nicht einfach... Klauen, meinst du? Der auf so tragische Weise verblichene Herr Kainz hat das Geld bestimmt auch nicht auf legale Weise erworben. So komm, steck schon ein. Wo gehst du denn hin? Überraschung. Nicht so spannend! Boah! Na, gefällt dir? Oh, sieht schwer nach Baron-Rothschild aus. Das ist alles maßgeschneidert, doch. Greif an, der Anzug. Dann sind das Stoffe? Mm. Das Hemd da mit Kragenstäbchen. Für das Zeug, das ich am Leib habe, kriegst du ein gutes Mittelklasse-Auto. Und fehlt bloß noch der Mittelscheitel, dann siehst du ihm richtig ähnlich. Das kannst du haben. Komm mit ins Bad. Hörst du die Schuhe? Hörst du das? Feinstes Glacé-Leder. Hörst du dieses Knarzen? Das ist das Markenzeichen für den gehobenen 1200-Mark-Schuh. Geil! Sieht ja aus wie das Radebeulerhallenbad. Sieh an, der Herr Kainz benutzt das gleiche Aftershave wie ich. Bürste bitte. Hier. Haarpomade. Bitteschön. So. Abracadabra, wir präsentieren Ihnen, auferstanden von den Toten, Herrn Thomas Kainz. Ich fass es nicht. Genauso kam der in den Laden rein. Was war denn das? Von wem? Der Maklerin. An bei die Quittung über die 6 im Voraus bezahlten Monatsmieten. Noch nie im Leben habe ich in einem seidenen Bett geschlafen. Jetzt mach endlich auf. Kurti. Jetzt lass das. Kurti. Ich hab dir schon tausendmal gesagt, ja? Das war die luxuriöse Atmosphäre. Du brauchst dir gar nicht darauf einsehen. Nein, oh, lass mich, Kurti. Es ist schon nach 22:30. Wir müssen seit einer halben Stunde im Geschäft sein. Also bist du deppert? Glaubst du, ich verlasse freiwillig diesen Hollywood-Traum? Und gehe einer niederen Tätigkeit als Friseur nach. Hm? Wir können doch nicht einfach wegbleiben. Wieso nicht? Erstens haben wir Geld. Und zweitens gibt's in der Wohnung noch genug zu verscherbeln. Wir rufen an. Wir kündigen. Hm? Komm, ruf den Chef an. Marion, gib mir mal ein... Antonio, natürlich weiß ich, wie viel Uhr es ist. Nur mal langsam. Was heißt hier Fräulein Leuwitz? Immer locker bleiben. Für Sie, Anna. Wir sind ja nicht in Karl Marx da. Ausgebrannte Wrack in einem Wald bei Oldenburg. Das Wetter. Das waren Profis. Gibt's noch mal das Telefon? Ja. Okay. Ey, der hat den Gefrierschrank vollgeknallt. Jetzt müsste der ja monatelang überleben. Tiefgefrorene Croissants oder tiefgefrorene Apfelstrudel? Vielleicht musste er auch ab und zu mal für ein paar Wochen untertauchen. Dafür spricht auch das Handy. Ein mobiles Telefon ist im Gegensatz zu einem fest installierten nur schwer zu orten. Das ist übrigens was auf den Anruf beantwortet drauf. Hey, ciao! Lo zio sta molto bene. A Milano è tutto a posto. Silvia Wendel, Redaktion, ich bekenne THG Radio und Television Hamburg. Wir haben Ihre Nachricht erhalten. Ich habe grünes Licht bis 60.000. Bitte lassen Sie mich wissen, ob. Chiama Napoli o Bari. Urgentissimo. Hast du das Fernsehprogramm? TRG, ich bekenne, Schwerverbrecher berichten, 20.30 Uhr, Kanal 7. Okay. Asch Frühlings- und Dusch Sommerfrisch. Das muss es sein. Ich verstehe, eine ganz normale Tiefgarage, wie wir sie jetzt in Ihrem Video sehen. Eine ganz normale Tiefgarage. Und Frauen, ich meine, wie reagieren sie? Sie erschrecken. Wie muss man sich das vorstellen? Klappen sie ihren Mantel auf oder wie ist das? Am liebsten habe ich's, wenn sie schreien. Und sie verspüren nie den Wunsch, über die Entblößung hinauszugehen? Ihr Opfer beispielsweise zu vergewaltigen, oder? Wenn mir das Spaß machte, würde ich's bestimmt tun, aber... Oh, mir wird übel. Kriminelle, die sich mit selbstgemachten Videos ihrer Taten rühmen. Weißt du, wie das klingt? Wie eine Erfindung aus der SED-Propagandakiste, nach schwarzem Kanal. Wenn ich nur wüsste, was unser Herr Kainz zu bekennen hatte. Wenn du mich fragst, Drogen... In der Zeitung habe ich mal gelesen, dass die Kokainmafia Kartons, ja? Ganz normale Kartons mit Kokainlösung tränkt und dann irgendwas Beliebiges da drin verpackt und sie containerweise nach Europa bringt. Kurti? Ja? Im Schlafzimmer. Was? Der Zeitungsstapel. Ja, das schmeckt noch gar nichts. Du, die sind nach Datum geordnet. Der Londoner Guardian, South African Man Business... South African Businessman killed in London Hotel. Aber da schau mal, der Stapel ist vom 28. Juli, Westdeutsche Zeitung. Fuhrunternehmer in Mannheim ermordet. Und hier El Giorno vom August, Capo di Cosa Nostra. Und dazu das Foto. Voll der Teufel. Keins war ein Killer. Und du meinst ein bezahlter Mörder? Ey, da kommt mir das Angebot von 60.000 total mickrig vor. Denkst du aber nicht im Ernst? Wieso nicht? Natürlich. Sicher liefern wir ihnen, was sie wollen. Ein Video, wie du maskiert und mit verzerrter Stimme deine Untaten gestehst. Porti, der Mann ist tot. Ach, Anna, du kommst aus dem Osten. Oh, du bist 39. Entschuldige, ich will sagen, du kennst derartige Leute nicht, verstehst? Berufsverbrecher. Da lass mal lieber die Finger davon. Kann sein, dass man mit 39 schon ein bisschen schlapp wird? Ein Killer, der auspackt. Was glaubst du, was das für Kreise zieht? Schlapp und feige. This heart is stone. Oh no, no. This heart is stone. Kamera läuft. Ja, wart. Ich muss erst diese blödsinnige Maske überziehen. Geht schon. Läuft. Also, das mit dem Fuhrunternehmer in Mannheim, das war so. Ich rauche ohne Filter. Herr Bolzheimer. Herbert Seimer. Ja, richtig, Seimer. Herbert, wir nannten ihn Herbie. Herbie bot mir eine Zigarette mit Filter an. Hör auf. Und das war natürlich sein Todesurteil. Ich hatte ihm zweimal, das erste Mal in Grinzing, das zweite Mal in St. Pölten gesagt, ich rauche ohne Filter, laut und deutlich, ohne Filter. Nun, wer nicht hören will, muss fühlen. Ich schoss ihm 14 Mal durch Brust und Bauch. Zweimal, exakt zweimal durch den Kopf. Hm. So, und jetzt mal ernsthaft. Gut, also, lies noch einmal vor. Also, Herbert Seimer, Bauunternehmer in Mannheim, laut Mannheimer Morgen in unlautere Grundstückstransaktionen verwickelt. Mhm. Steht am 4. Januar des vergangenen Jahres mit seinem Architekten auf dem Dach des Rohbaus Quittenstraße, genau. Bis du ihn mit einem AK-14 mit Zielfernrohr runterholst. Genau, alles klar, wir können. Läuft. Beim Auftrag Seimer sollte es möglichst spektakulär aussehen. Es sollte Aufsehen erregen, also tötete ich erstmal den Hund im Garten seines Anwesens. Erlenstraße 166. Ich glaube, es war ein Setter. Was ist los? Wieso machst du aus? Mensch, hier steht kein Wort von einem Hund. Okay, komm, das sind Sachen, die nur ich und der Killer wissen weiter. Ich wusste, dass Seimer zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Dach des Rohbaus Quittenstraße auftauchen würde. Also mietete ich mir ein Zimmer im 7. Stock des Mannheimer Palace, von dem aus man das Dach bequem einsehen kann. Zimmer Nummer 733. Rudi, überleg doch mal. Die überprüfen das anhand der Polizeiakten. Und wenn da was nicht stimmt, dann zahlen die uns keinen Pfennig. Bitte, und wieso soll das nicht stimmen? Sag mal, machst du Witze? Mannheimer Palace, in den Zeitungsartikeln, die ich hier vor mir habe, steht kein Wort davon. Ich schwöre dir, du kriegst dein Geld. Rudi. Also komm weiter. Da fällt mir noch ein Detail ein, das nicht in der Zeitung stand. Das Auto, das ich mir zur Auskundschaftung meines Opfers angemietet hatte, den in der Presse mehrfach erwähnten roten Golf habe ich nach der Tat in einem Baggersee versenkt, bei Leinenfeld, Kreis Worms. Nachher, sag mir, was machst du da? Wieso machst du einen Kameraschwenk aus dem Fenster, hä? Damit sie anhand der Leuchtreklame da draußen rekonstruieren können, wo wir wohnen, oder was? Du machst das aus, aber sofort, stell die Kamera ab, gib mir die Kassetten. Du gibst mir jetzt die Kassetten, oder ich... Was ist denn los? Sag mir, wo hast denn du die Pistole her? Nimm die Kassette raus und gib sie mir. Ganz ruhig, Rudi, ganz ruhig. Hier geblieben! Noch ein Detail ein, das nicht in der Zeitung stand. Das Auto, das ich mir zur Auskundschaftung meines Opfers angemietet hatte, den in der Presse mehrfach erwähnten roten Golf, habe ich nach der Tat in einem Baggersee versenkt, bei Leinenfeld, Kreis Worms. Nachher, sag mir, was machst du da? Wieso machst du einen Kameraschwenk aus dem Fenster, hä? Damit sie anhand der Leuchtreklame da draußen rekonstruieren können, wo wir wohnen, oder was? Du machst das aus, aber sofort, stell die Kamera ab, gib mir die Kassette. Ist das alles? Du gibst mir jetzt die Kassette, oder ich... In dem Moment der Hausmeister geklingelt, so konnte ich abhauen. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß nur eins, die vorgeblichen Insider-Informationen des Mannes in diesem Video sind alle frei erfunden. Das gibt's doch nicht. Trittbrettfahrer nennt man sowas. Kommt ziemlich häufig vor. Das tut mir entsetzlich leid. Ich meine, ich... Trotzdem, dank für Ihren Besuch. Bitte. Rudi, ich will wissen, wo die Kleine hingeht. Is that a- Hände hoch! Ey, bitte nicht die Waffe auf mich richten, ja? Bei der Erfahrung, die du mit den Dingern hast, da geht's am Ende noch los. Hier kommt, das ist eine Wasserpistole, die habe ich draußen auf der Terrasse gefunden. Ich habe die Pflanzen damit besprüht. Hey, was ist denn los? Was machst denn du? Ich packe. Anna. Du, Anna, es tut mir leid. Du hast mich einen Feigling genannt, habe ich mir gedacht, ich räche mich, indem ich den Killer ein bisschen realistischer anlege. Ich nehme 3 Mille von dem Geld mit, mein Anteil. Du wirst aber nicht wirklich gehen, oder? Aus dem Weg. Du hast der Wendell das Video ja, gegeben? Ja, es war mehr als peinlich. Von wegen Insider-Informationen. Trittbrettfahrer. Entschuldige, zuerst rennst du weg von mir, weil ich ein Killer bin, dann wirfst du mir plötzlich vor, dass ich keiner bin. Ja, ein bisschen Killerinstinkt hätte dir ganz gut getan. 60 Mille, so einfach den Bach runter. Lass meinen Arm los. Warst du schon mal im Knast? So bloß du. Mhm. Lass mich raten. Mundraub? Ladendiebstahl? Schwerer Diebstahl. Autos. Ich bin platt vor Bewunderung. Was ist? Was guckst du denn dauernd aus dem Fenster? Wo habt ihr euch getroffen? In der Redaktion? Natürlich. Hab immer gedacht. Wieso? Was ist? Was hast du denn? Naja, es wäre die harmloseste Erklärung für die beiden Typen, die da drüben stehen. Und zu uns raufschauen. Oh, Scheiße. Das ist dein Auto. Leg dich hinten auf den Rücksitz. Rauschen wir an ihm jetzt vorbei. Aus. Wie geht's? Mensch, das ist ja eine Freude. Eddie! Eddielein! Guck mal, wer da ist! Mann, ich werd verrückt! Sag mal, ist die 18 noch frei? Ja, Eddie! Ach, du weißt ja, wie es ist. Der schläft wieder seinen Rausch aus. Natürlich ist die 18 noch frei für dich doch immer. Das ist Eva. Hallo. Hallöchen. Und, wie geht's sonst so? Gut. Du, sag mal was anderes. Was bringt denn der 840i von BMW zurzeit? Die Marke ist nicht gerade rosig. Die Konjunktur, die polnische Konkurrenz, naja. Ich kann mich aber konjunktieren, wenn du willst. Das wäre nett. Die 60.000, die uns durch die Lappen gegangen sind. Oh, jetzt fängst du an. Hörst du, ich muss schließlich eine geldgierige kleine Maus bei Laune halten. Mit meinem Mädchen von deinem Aussehen. Jetzt hör schon auf. Los, rutsch lieber ein bisschen zu mir her. Cody? Hm? Woher kennst du denn all diese Leute? Die Pensionswirtin. Aus einem früheren Leben. Vielleicht bin ich ja doch der Killer. Komisch. Jetzt wäre es mir egal. Moment mal. Heißt das, du tätst mich lieben, auch wenn ich Thomas Kainz der Killer wäre? Hä? Mal kurz auf. Ja, sehr witzig. Komm rein. Ah, ihr Turteltäubchen. Was gibt's? Hier, der Wagen ist schon abgeholt. Oh komm, Tode, 5000 Mark ist wirklich ein bisschen wenig. Das ist der Tarif, ich hab's dir gesagt, die Konjunktur. Was soll das sein? Die Sporttasche war hinten drin. So, macht's gut, ihr Turteltäubchen. Bussi. Ach du grüne Neune. Ja, bist du gescheit, schau dir das an. Handgranaten. Zwei AK-14 mit Zielfernrohren. Jetzt lassen wir mal schauen, was in den kleinen Beuteln da drin ist. Da. Smith & Wesson. Übersende ich Ihnen Beweis 1, meine gute alte Smith & Wesson. Sie kam bei mehreren meiner Jobs zum Einsatz. Die Polizei wird Ihnen sagen können, wann und wo. Falls sie das Resultat auf Beweis 2 neugierig macht, schlage ich vor, Sie halten sich nächsten Mittwoch 22 Uhr in Ihrer Redaktion eine Leitung frei. Dann können Sie live dabei sein, wenn ein Mann stirbt. Ein hoher Beamter, der so unvorsichtig war, einen Klienten von mir zu verärgern. Wo ich zuschlage? In Hamburg oder in Elmshorn? Ist das nicht so gefährlich? Ich meine, du musst den ganzen Weg zurück. Aber was, mit der S-Bahn bin ich in einer halben Stunde wieder da. Und du versprichst, dass keinem was geschieht. Du, es kann nichts passieren, schau. Ich schieße, während er fernschaut, dreimal durchs Wohnzimmerfenster in die Decke. Ja? Ein Fehlschlag. Das ist auch für einen Keins durchaus nicht ungewöhnlich. Der hat doch schon öfter daneben geschossen. Dazu geht er mit seiner Forderung von 60 auf 100.000 rauf. Was meinen Sie, Herr Kommissar, wird er es tun? Wenn es tatsächlich keins ist, wird er es tun. Hier in Hamburg haben zwar alle höheren Beamten Weisung, heute Abend zu Hause zu bleiben. Und besonders Gefährdete werden von unseren Leuten diskret... Das ist er. Dreimal läuten lassen wegen der Ortung. Jetzt. Sylvia Wendell. Einen schönen guten Abend. Bitte, wo immer Sie sind, tun Sie es nicht. Hat Ihnen das der Bulle, der neben Ihnen sitzt, eingeflüstert? Ich bitte Sie, lassen Sie den Mann leben. Oh, damit würden die Bosse Ihres Senders aber gar nicht zufrieden sein. Es wäre gegen Ihr Geschäftsinteresse. Das Opfer, vor dessen Haus ich hier stehe, ist übrigens ein Richter. Ich bitte Sie. Reden, reden. Verwickeln Sie ihn in ein Gespräch. Hallo? Ich frage mich... was in einem Menschen abläuft, der so etwas tut. Das ist richtig spannend. Eine Art Kribbeln. Hören Sie das? Ich lade durch. Ich hoffe, Sie lassen ein Band mitlaufen. So, jetzt passen Sie auf. Eins. Zwei. Drei. Das wär's. Ich bin gespannt, wie viel Ihnen das wert ist. Ich muss schon sagen, die Wendell weiß, wie man wohnt. Das Grün, die Vögel, ist einfach herrlich. Dann lassen wir, da kommen wir auch noch mal. Ich schätze, hier passieren nur sehr wenig von den Abscheulichkeiten, mit denen sie ihr Geld verdient. Noch nicht in der Zeitung? Kann ja nicht. Ich habe um 22 Uhr geschossen und das Abendblatt kommt eine Stunde früher raus. Und du bist sicher, dass du ihn nicht doch versuchst? Absolut. Drei Schuss in die Decke. Ich konnte ja die Löcher sehen. Maske auf, Sie kommen. Auf geht's. Frau Wendell, ich muss leider in den Kofferraum. Lassen Sie mich. Schnell. Vorsicht, die Hände. What's it? Geben Sie mir die Hand. Meine Beine. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Wendell. Sie sind... Nennen Sie mich Keins. Die Videokamera auf dem Stativ, da ist für Sie. Ich nehme an, Sie können damit umgehen. Sie haben an alles gedacht, was? An alles. Wozu ist die Grube da? Sehen Sie soweit? Die Kamera läuft. Ja. Meine Damen und Herren, Sie sehen mich nicht ganz freiwillig auf dieser Waldlichtung. Der Mann, den Sie hinter mir sehen, ist Thomas Keins, ein professioneller Killer. Er hat mich heute Morgen gegen 9.30 Uhr mit Waffengewalt in den Kofferraum meines Wagens gezwungen und hierher gebracht. Allein in den letzten beiden Jahren hat Keins über 12 Menschen gegen Bezahlung getötet. Erst gestern Nacht hat er einen Richter... Darf ich auch mal was sagen oder wollen Sie alleine reden? Der Richter, wieso? Was ist denn mit dem? Die Nachricht kam 2 Stunden nach der Tat über den Ticker. Stellen Sie endlich Ihre Fragen. In allen Fahndungsbeschreibungen heißt es, Sie wären ein absoluter Einzelgänger und jetzt sehe ich Sie hier in weiblicher Begleitung. Ein Einzelgänger, ja. Aber auch ein Mann. Darf ich fragen, was Sie mit dieser Pistole machen? Macht sie Ihnen Angst? Ich würde es vorziehen, wenn Sie die Waffe... Ich bin der Öffentlichkeit noch einen Mord schuldig. Bitte, mach keinen Scheiß! Um Himmels Willen, ich erwarte hier von Ihnen keine Performance, Ihre Talente, Herr Keins. Bitte! Sie haben selbst darauf hingewiesen, dass ich ein Einzelgänger bin. Das heißt, ein Kopf, der alles weiß, nicht zwei. Ich flehe dich an! Oh, bitte, bitte, bitte, bitte, lieber Gott! Nein, nein. Es musste sein. Jetzt beruhigen Sie sich und auf geht's. Fragen Sie mich irgendwas. Was haben Sie getan? Ihre Sendung in die höchsten Zuschauerzahlen katapultiert. Das scheint Sie gar nicht zu freuen. Er sagt, es sei kein Lösegeld, sondern der Kaufpreis für das Video. Hör zu, ich sitze hier mit verbundenen Augen auf dem Rücksitz. Natürlich ist alles drauf von A bis Z, bis er die Leiche des Mädchens in die Grube wirft. Was? Was so rasselt? Die Handschellen. Genau, 200.000. In gebrauchten Scheinen. In gebrauchten Scheinen. Menschenskind, Rudi, kannst du dir vorstellen, wie ich mich... Dann sag ihm, er soll in den Schwarzfonds gehen. Er sagt, er gibt euch bis heute Nachmittag 2 Uhr Zeit. Pleased to meet you. Hope you get my day. Oh yeah. But what's puzzling you is the nature of my day. Wo kommen denn diese THG-News? Mensch, Kanal 7. Hier zwar frei und unverletzt, aber mit furchtbaren Erinnerungen, die wir hier nochmal wiederholen wollen, mit der Bitte an Sie, meine sehr verehrten Zuschauer und Zuschauerinnen, gut aufzumerken, ob Sie eine der hier gezeigten maskierten Personen identifizieren können. Macht Sie Ihnen Angst? Ich würde es vorziehen, wenn Sie die Waffe... Ich bin der Öffentlichkeit noch einen Mord schuldig. Bitte, mach keinen Scheiß! Um Himmels Willen, ich erwarte hier von Ihnen keine Performance, Ihre Talente, Herr Keins. Sie haben selbst darauf hingewiesen, dass ich ein Einzelgänger bin. Das heißt, ein Kopf, der alles weiß, nicht zwei. Ich lehne dich an! Oh, bitte, bitte, bitte, bitte, lieber Gott! Nein, nein. Gelernt ist gelernt. Jahrelang im Laienspiel des VfB Kaukasit gewesen, das merkst du eben. Das ist der älteste Trick der Welt. Eine Scharfe und der Rest sind Platzpatronen. Und wie gefalle ich dir als Tote? Lebendig fast noch besser. Vor allem das hübsche Kissen, auf dem du sitzt. Der schrecklichen Szene, die sich heute Vormittag im Wald abspielte, war gestern Nacht der Anschlag auf den Richter Dr. Hell vorangegangen, der den Täter zu lebenslänglich verurteilt hatte. Oh Mann, lass doch mal, was machst du denn da? Na, ich will nur schnell schauen, wie Rapid Wien gespielt wird. Nee, ich möchte das Ich-Bekenne-Special sehen. Okay, dann gehe ich schnell rüber in den Frühstücksraum. Die Aufnahme zeigt den Leichnam des Richters in seiner Wohnung. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass die Schüsse durch das Fenster abgegeben wurden. I'm not talking about the kind of clothes she wears. Look at that stupid. doch der absolute Wahnsinn. 3:0 gewonnen. Diesmal sind keine Platzpatronen drin. Leg das an. Willst du es durch die Hand führen? Anlegen. Mund auf. Sag, du willst wirklich mit dem Geld verschwinden? Noch alles, es ist aus, Kurti. Sie haben den Richter gezeigt. 3 Schüsse in den Kopf durchs Fenster, da war alles klar. Du hast den vermeintlichen Killer, den Herrn mit dem Mittelscheitel, mit dem Koffer hinaus begleitet. Hast ihn vor den Lastwagen gestoßen. Hast mich, weil ich dir nun mal gefiel, in deine für 6 Monate angemietete Wohnung gebracht. Und so getan, als sei es die Wohnung deines Opfers. Du bist der Killer, Kurti. Mach's gut, ich gehe jetzt. Das Geld nehme ich mit. In einer halben Stunde ist die Polizei hier. Guten Abend. Na, so spät noch aus. Die Kurznachrichten. Richtermord von Duisburg aufgeklärt. In Duisburg? Ein 28-jähriger Belgier, dem Beziehungen zum Rotlichtmilieu nachgesagt werden, hat den Mord an dem Richter Dr. Roman Hell gestanden. Wie ein Sprecher der Duisburger Polizei zu Protokoll in Duisburg! Kurti! Duisburg! Duisburg! Ach, erst runter, dann wieder rauf. Nein, mir soll's recht sein. Hamburger Abendblatt. Mysteriöse Einschusslöcher in Elmshorner Reihenhaus. Bei seiner Rückkehr aus dem Schwarzwaldurlaub fand Richter Erwin S. 3 Einschusslöcher im Wohnzimmerfenster vor. Ich glaube, ich spinne erst. Vor den Urlaub und macht nicht einmal das Licht aus. Ist aber eh klar, verstehst? Wo die Wendell die Meldung von dem getöteten Richter in Duisburg erhalten hat, musste die glauben, ich war's. Ey, die Sendung unseres Videos hat voll eingeschlagen. Lies mal das hier. Bildzeitung. Wahnsinn, der Killer, die Hinrichtung, weitere Fotos auf Seite 2 und 3. Oder hier, der Generalanzeiger. Killervideo verursacht Mediendiskussion. Medienrat rügt Ausstrahlung zur besten Sendezeit, Süddeutsche. Trotz fieberhafter Suche, Leiche der Frau noch nicht gefunden. Hat der Täter sie tatsächlich im Wald vergraben? Westdeutsche Allgemeine. Mord als Straßenfeger. Trotz Kritik des Medienrates hält TRG an einer zweiten Ausstrahlung am heutigen Abend fest. Wir erwarten Zuschauerzahlen, sagte ein sichtlich zufriedener TRG-Boss Theo Wiegand, wie zu besten Durbridge-Zeiten. Abendzeitung München. Herbst. Das bringt mich auf eine Idee. Frau Wendell, da sind 2 Herrschaften. Gestatten, darf ich mal? Frau Wendell, ich bin's. Oh nein, das hat mit Tolkien gar nichts zu tun. Naja, das möchte ich Ihnen ganz gerne selber sagen. Ich kann Sie gerne hinnehmen. Danke, danke. Wir finden uns allein zurecht. Wie Sie wünschen. Was machen wir, wenn die Polizei bei dir ist? Und was macht? Wir uns verhaftet. Wegen was denn? Weil ich dich nicht ermordet habe? Ich glaube, du siehst zu viel fern. Habe ich Sie recht verstanden? Sie wollen noch mal 200.000? Aus dem Schwarzfonds, dessen Existenz Sie so gütig waren, mir zu offenbaren. 200.000, weil Sie nicht der Killer sind? Und ich noch lebe. Es scheint Sie eher kalt zu lassen. Zur Strafe erhöhen wir auf 250.000. Und wenn ich den Sicherheitsbeamten rufen lasse? Und damit nicht nur die heutige Ausstrahlung, sondern gleich die ganze Sendereihe und darüber hinaus auch noch Ihre Karriere platzen lassen? Also kommen Sie. Theo, hör zu, ich habe keine Zeit, es dir lange zu erklären. Ich brauche noch mal 200.000. 250. 250.000 aus dem Schwarzfonds. Natürlich ein Knüller und was für einer. Ich schicke dir Rudi rüber. Rudi? My dear Lady Anne, I've done what I can. Und vielen herzlichen Dank auch. Tschüss. Das ist eine nette Person, hä? Eine wirklich ganz, ganz nette. Vielleicht ein bisschen angespannt. Mir kam vor, als hätte sie, als sie dir den Geldumschlag überreichte, ein wenig mit den Zähnen geknirscht. Okay, das haben's alle, diese Stressberufe. Bin ich froh, dass es vorbei ist. Kam mir vor wie ein Krimi. Weißt du, was ich bei Krimis am schönsten finde? Nö. Dass der Gute am Ende immer siegt. You can lean on me. Kittys Kunde. Hörspiel von Peter Jacobi. Es spielten Anna, Kathleen Gablich, Kurti, Dietrich Siegel, Herr Kainz, Thomas Thieme, Frau Wendell, Simone von Sklinski. In weiteren Rollen Karl-Heinz Koinski, Lothar Förster, Georgia Kuhlmann, Aurelio Malfa, Henning Schlüter, Erich Schwarz, Anja Werner und Ingeborg Westphal. Technik Nadja Hassan und Detlef Becker. Regieassistenz Stefanie Laube, Regie Robert Mateka. Eine Produktion des Senders Freies Berlin 1995. Dramaturgie Regine Arendt.